Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, Jahwe, unser Herr. Dein Name ist schön auf der ganzen Erde. Du bist groß im Himmel. Dritter, kleine Kinder loben dich. Sie sind stark gegen deine Feinde. So sind deine Feinde still. Vierter, ich sehe den Himmel. Du hast ihn gemacht. Ich sehe den Mond und die Sterne. Du hast sie auch gemacht. Fünfter, was ist der Mensch? Du denkst an ihn. Was ist der Mensch? Du kümmerst dich um ihn. Sechster, du hast den Menschen fast wie Gott gemacht. Du hast ihm Ehre und Macht gegeben. Siebter, du hast den Menschen zum Herrn gemacht. Er soll über deine Werke herrschen. Alles ist unter seinen Füßen. Achter, er herrscht über Schafe und Rinder. Auch über die Tiere auf dem Feld. Neunter, er herrscht über die Vögel im Himmel. Und über die Fische im Meer. Zehnter, Jahwe, unser Herr. Dein Name ist schön auf der ganzen Erde.